Die Idee, Völkersportlerinnen, die an dem Laufturnier der Frauen in Singapur 2016 teilgenommen hatten, kehrten am 15. November mit einem Zug in die Heimat zurück. Im Halbmarathonlauf vom 13. November belegte Cho Eun-ok den ersten Platz und bekam den Siegespokal und die Goldmedaille. Kim Hee-sung nahm bei diesem Lauf die zweite Stelle ein.